ging mit seinem Junker über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da reinigt Jesus und seine Junker. Judas aber, der ihn verriet, wusste der dort auch. Denn Jesus versammelte sich oft, das Herz mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar, und er war ein Priester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Suchet ihr? Sie antworteten: Jesus! Jesus spricht zu ihnen: Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragt er sie abermals: Suchet ihr? Sie aber sprach: das Wort erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach es an den Priestersknecht und hieb ihm sein recht Ort ab und der Knecht ist Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, denn mir mein Vater gegeben hat. uns aber folget Jesu nach, und ein anderer Jünger. Bist du nicht dieses Licht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Chor vorgemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der Hohenpriester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei, was schlägest du mir? Tante hingebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du jetzt ein Junger, mein? Bist du jetzt ein Junger, mein? Bist du nicht, bist du jetzt ein Junger, mein? Bist du nicht, bist du nicht, bist du mein? Bist du nicht, bist du nicht, bist du mein? Bist du nicht, bist du nicht, bist du mein? Und sprach: Ich bin's nicht. Sprich des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunter des, dem Petrus das Wort abgehauen hatte: Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus, aber man, und alsobald krähte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und soll ich mich erquicken?